Labor für Entrepreneurship, zu Gast Andreas Krüger. Stichwort Modulor, eine Art Kaufhaus, sage ich mal. Im Moment gehen die großen Kaufhäuser gerade unter. Karstadt, Kaufhof, wie sie alle heißen. Das heißt, deren Blüte war in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Sie heißen Andreas Krüger, erstmal kennen Sie niemand, und machen ein Ding, von dem ich habe mich schon ein bisschen erkundigt, von dem ich gehört habe, das ist ein Wallfahrtsort. Es ist ein Tempel für Architekten. Man findet alles, zeitgemäßes, gute Produkte. Und es ist etwas für Gestalter, Designer. Wie macht man das? Vielleicht, wenn ich den Katalog hier hochhalten darf, ein Riesenkatalog, wo doch alles sagt, rationalisieren und schmal halten und klein halten. Ich sage, Teekampagne, machen Sie es einfach, nur ein einziges Produkt. Bitte schön. Und Sie sagen, wie viele Produkte sind da drin? 20.100. 20.100. Vor einem Jahr. Jetzt sind es eher 25.000. Bisschen mehr. Und Sie haben gesagt, der Katalog wiegt 3,6? Ungefähr 3,6 Kilo. 3,6 Kilogramm. Was macht Ihren Erfolg aus? Was macht unser Erfolg aus? Ich möchte mich erstmal bedanken für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Auch meinem Vorredner nochmal herzlichen Dank. Er hat auf zwei Punkte hingewiesen oder mich hingewiesen. Erstmal, dass das alte Europa nach Ramsfeldschen Hohngelächter sehr wohl, sehr leistungsfähig ist und zukunftsträchtig und tolle Ideen hervorbringen kann und auch eine Basis gibt für weiteres Wirtschaften und gemeinschaftliches, gesellschaftliches Leben. Und die zweite Komponente war, dass man hier bei Herrn Faltin über sich mehr lernt, als man vorher wusste, dass man kann oder dass man hat. Das ist auch eine Erkenntnis, das nehme ich auch gerne und wohlwollend entgegen. Was ist das Besondere an Modulor? Im Grunde ist es ziemlich einfach. Es entstehen ja, wir sind ja hier in so einem Gründerzirkel auch, es entstehen ja Ideen, Unternehmen zu gründen, meistens aus zwei Motivationen. Einmal, entweder erlebt man einen Mangel oder man erlebt etwas ganz Besonderes, was ganz toll ist, was extrem toll ist. So erleben wir das. Und der Mangel hat hier dazu geführt, dass Modulor in den letzten 20 Jahren entstanden ist. Ein junger Architekturstudent kommt vor der Wende nach Berlin, will studieren, will Modelle bauen, findet nichts, mit dem er das bauen kann. Dann macht er sich auf die Suche, ist findig, macht tolle Modelle. Leute fragen ihn, wo hast du das denn her? Und dann kommt er drauf, da macht es Klick, schon im zweiten Semester macht es Klick und er sagt, Mensch, mit einem anderen Freund, der nach Berlin gezogen ist, der Volkswirtschaft angefangen hat zu studieren, komm, wir machen mal ein Experiment. Ein Jahr lang mieten wir uns irgendeinen kleinen Laden in der Nähe der TU, leihen uns von der Oma 5.000 Mark, Erstausstattung, setzen uns da rein, 2 Stunden am Tag auf. Nach den ersten 15 Monaten haben 3 Leute fulltime dort gearbeitet, die Umsätze stiegen, der Laden platzte aus allen Nähten und so gab es dann einen Umzug nach einer gewissen Zeit nach Kreuzberg, jetzt immer noch in der Gneisenaustraße und es ist das klassische Bild, wie aus so einem inneren Bezug zu dem, was man erlebt, dann eine Geschäftsidee war. Also diejenigen, die jetzt noch dabei sind, das sind alles typische Verdächtige, die eigentlich auch unsere Kunden sind. Das sind alles Designer, Bühnenbildner, Filmleute, Architekten, alle aus den professionellen Kreativberufen, wenn man so will. Also da ist eine hohe, sag mal, Kongruenz, eine Überlagerung, die, für die wir es machen, sind wir selbst. Und dadurch hat sich in den 20 Jahren eine Community gebildet. Und Kaufhaus, sie spielen darauf an, auf die neueste Entwicklung. Vielleicht kommen wir da noch zu. Also es ist wirklich so vielleicht vorangestellt, dass wir auf die Suche gegangen sind, ganz intensiv, was braucht dieses professionelle kreative Umfeld noch mehr als ein Laden, der besondere Materialien, jetzt natürlich auch für Design und für Bühne, für Filmausstattung, das hat sich alles erweitert in den Jahren, was braucht es vielleicht noch? Und dann gab es Leute, warum habt ihr keine Verarbeitung? Warum macht ihr keine Kurse? Warum habt ihr keine Gastronomie bei euch, die affin ist zu euren Einstellungen und zu dem, was ihr macht? Und so hat sich das immer weiterentwickelt und jetzt eingemündet in ein sehr großes Projekt, ein Wahnsinnsprojekt, haben Sie auch recht, das kann man so nennen, dass wir das Bechsteinhaus Moritzplatz erwerben konnten, mit Hilfe Privat von Privatleuten. Die haben, so wie Sie heute hier sitzen, haben die aus einem kleinen Presseartikel von unseren Vorhaben gehört, haben uns eine Mail geschickt. Und wenn die Finanzierung noch nicht geschlossen ist, dann möchten wir Sie bitte kontaktieren. Sie würden sich gerne an diesem Projekt beteiligen. Und so sind wir zusammengekommen. Also gehen Sie von der Mär aus des weißen Ritters, den es nicht gibt. Aber es gibt weiße Ritter, auch wenn er gar nicht mehr so weiß ist. Manchmal ist er ganz schön schwarz. Und manchmal gibt es miteinander auch große Konflikte, Interessenkonflikte. Aber wir haben uns so zusammengerauft, dass wir jetzt an diesem Standort einen 19.000 Quadratmeter entstehen lassen, das alte Bechsteinhaus umbauen, modernisieren, ökologisch modernisieren, mit allen Facetten, die wir uns im Stadtleben vorstellen, ausstatten. Also gehen Sie nicht davon aus, deswegen, wir sind schon wieder eine Stufe weiter. Wir sagen nicht, wir sind ein Kaufhaus, wir sind eine bestimmte Welt, ein Universum, ein Kosmos, darf man gar nicht so als Markenbegriff sagen, aber stellen Sie sich etwas Weitergehendes vor. Wie wollten wir immer in der Stadt leben? Wir wollten, dass unsere Kinder untergebracht sind, wir wollten gut essen, wir wollten nach 20 Uhr nicht, dass die ganzen Jalousien in Geschäftslagen runtergehen, sondern dass man danach noch Höfe benutzen kann, Flachdächer benutzen kann, Tango tanzen kann. Wir möchten, dass das alte Schwimmbad von Herrn Bechstein geöffnet wird als Bar, Lounge, und es wird nicht saniert, man schwimmt nicht darin und es wird auch nicht abgerissen, sondern man nimmt es, wie es ist, baut eine Reling drumherum, macht eine Bar rein und kann in Zukunft dort ausgehen, Kaffee trinken, einen Drink nehmen, Bands hören, alles diese Art von Kultur, Stadtleben, die wir, ich nenne das die neue Stadtkultur von Berlin, die ich zumindest sehr genieße in den zentralen Stadtteilen, aber auch generell, was man merkt, das Pulsierende von Berlin, wenn man nach draußen geht, was sehr bewundert wird, und da wollen wir ein Kristallisationspunkt sein über die Funktion eines Mittlers durch Spezialmaterialien hinaus. Also was mir auffällt, wir versuchen ja zu verstehen, was macht Gründungen erfolgreich. 80% scheitern, ja. Also müssen wir uns die erfolgreich sind, sehr genau angucken. In Ihrem Fall ist mein Eindruck, sind es die Personen, die Begeisterung und die Begeisterung, die dann übergesprungen ist. Von dem Gründer, seinem Freund auf die Mitarbeiter. Nun heißt es ja überall Mitarbeiter motivieren und Mitarbeiterschulung. Offenbar ist da mehr passiert als das, was unsere Volkshochschulkursen da an Mitarbeitermotivation angeboten wird. Wenn wir mal ein bisschen näher rangehen, wie würden Sie das erklären, diese starke Motivation, dieses Engagement? Das ist auch ganz simpel, es ist gar keine Magie dabei. In Berlin ist doch die Parole, wir haben alle super Ideen, aber wir haben alle kein Geld. Und genauso ist auch die Firma groß geworden. Da war nicht viel übrig. Und dann ist irgendjemand sagt, ich brauche einen Studentenjob. Und dann die Freundin von dem kam und hat gesagt, ich habe mal Buchhalterin gelernt und studiere jetzt noch und habe ein Kind gekriegt, muss aussetzen. Hast du nicht einen Halbtagsjob für mich? Ich muss das Studium mal unterbrechen. Und so organisch hat sich das eigentlich entwickelt. Die 85 Leute, die wir jetzt sind, und die große Zuwachsraten, die sind alle, wir kennen uns alle. Wir haben jetzt gerade einen Betriebsausflug gehabt, den legendären. Wir gehen immer an einen See, 3 Tage. Der Laden ist zu, und von 85 Angestellten, viele haben schon Kinder, haben andere Verpflichtungen an so einem Wochenende wie dem letzten, da kommen 76 Leute, sind dort auf diesem Grundstück und feiern wilde, rauschende Feste, segeln, paddeln bei Erkner an so einem kleinen See. Nichts Luxuriöses, was ganz Einfaches, was ganz Greifbares. Jeder muss mithelfen, aufbauen, bringt die Kinder mit, Trampoline gibt's, also ganz normale Dinge, und das hat sich in den 20 Jahren so auch entwickelt. Es gibt kaum Leute, die einfach neutral auf eine Stellenanzeige hin einfach mal so gekommen sind. Zum Modulo wollen vielleicht auch nicht viele, die eine klassische Hierarchie benötigen, um überhaupt ins Rollen oder ins Arbeiten zu kommen. Es ist extrem durchlässig, die Arbeitsfelder auch. Das ist ein Beispiel, wenn ich darf, würde ich ja gerne erklären. Wenn man zu Modulo kommt, also ich bin dorthin gekommen, etwas exotisch, weil der Gründer Christoph Strug mit mir befreundet war und mich vor 4 Jahren endgültig, ich rufe jetzt das letzte Mal an, kommst du jetzt endlich, wir müssen den großen Schritt jetzt machen. Ich brauche Leute, ich kann nicht mal die Mails alle am Tag mehr lesen, also zumindest dabei musst du mir helfen. Und da haben wir uns zusammengeraubt, als Dreierspitze, dann Luisa Rodriguez macht bei uns noch Finanz und Personal. Die Leute, die zu Modulo kommen, auch ich, das Erste, was passiert ist, da ist der Schlüssel, da sind die Eingänge, da sind die ganzen Lichtschalter, 3300 Quadratmeter auf 7 Ebenen mit Kellern und Gängen und völlig irrsinnig gewachsen in so einen hinteren Block in Kreuzberg hinein, Schlüssel gekriegt, Türen erklärt gekriegt, einen Korb gekriegt, einen Lieferschein gekriegt und sagt, so, du sammelst jetzt alles zusammen, das ist für den in New York, das ist der für Papua-Neuguinea, das ist der in Bad Salzuflen. Das heißt, ich gehe kommissionieren. Und normalerweise geht man kommissionieren im Lager mindestens 2 Monate. Danach geht man in den Laden, dann wird das Warenwirtschaftssystem ganz kompliziert erklärt, dann wird die Kassengeschichte erklärt. Man kriegt den Überblick über alle 20.000 Produkte. Es gibt keine Spezialisten, es gibt kein Abteilungswissen, es gibt niemanden, der dafür benutzt wird. Große Diskussion geradezu ein Kulturkampf. Wollen wir uns spezialisieren, Dinge optimieren, indem wir ein Kassenpersonal haben? Wollen wir Leute haben, die nur noch die Ware annehmen, aber nicht mehr zuschneiden? Das besondere Geschäftsmodell bei uns ist ja, dass wir industrielle Dinge, Platten oder Fliese kriegen, die schneiden wir klein auf A4, entdecken die überhaupt in der Luftfahrtindustrie, im Werftbau und bei den Automobilisten in deren Abteilung, und die schneiden wir klein und geben sie den Leuten, damit sie damit Modelle bauen, rumexperimentieren, biegen können, gegens Licht halten, und plötzlich entsteht meinetwegen das Gehäuse. Vielleicht das ist ja sehr industriell, aber solche Dinge entstehen eben auch daraus. Glaubt man gar nicht, wer Kunde ist. Also, die Geschichte bei Modulor ist, Sie sagten, diese Personal, dieser Zusammenhalt, und das Besondere ist, dass Leute ein Jahr lang, werden sie durch den ganzen Kakao gezogen, damit sie wirklich alles können. Bis oben im Büro, Buchhaltung, Ablage, Kasse, Auftragsannahme, also ein Telefon. Jeder muss 2 Sprachen sprechen. Und wenn jemand kommt, der sich das wirklich nicht zutraut, der in der Schule nicht gut aufgepasst hat, die ganzen Azubis bei uns, die kriegen ganz intensiven Kurs, dass sie mindestens Englisch können, wenn nicht ein paar Brocken noch was anderes. Das heißt, es ist einfach so, die Leute ermächtigen, ihr Leben auch im Beruflichen selbst in die Hand zu nehmen und eine Bandbreite zu haben, dass man sie, die kannst du nicht einfach entlassen, nicht? Das wollen wir natürlich auch nicht, aber wenn so eine Zeit ist wie jetzt, wo leichte Einbußen sind in dem großen Wachstum, was wir hatten, wir haben immer noch 2-stellige Wachstumsraten, auch jetzt noch, und es ist so, dass die dann einfach, dann können sie mal packen, dann können sie oben ans Telefon wieder gehen, wenn da einer krank ist oder eine junge Mutter quasi ein Kind gekriegt hat, in Elternzeit ist. Also man kann also hochflexibel die ganze Workforce, wie es so schön heißt, einsetzen. Ist das die Erklärung? Ist das die Erklärung, dass man von Grund auf alles lernt, dass es äußerst flache oder keine Hierarchien gibt? Ich zweifle noch ein bisschen. Ich kann es nicht beurteilen. Das machen ja viele. Also flache Hierarchien sind ja eigentlich zeitgemäß. Dass man Dinge insgesamt im Überblick hat, dass man Menschen beteiligt, dass man sie nicht kommandiert. Das sind ja eigentlich zeitgemäße Muster. Warum klappt es bei Ihnen so besonders? Ich glaube, die Leute, ist das Geheimnis? Die Leute machen dort keinen Job, sie machen das, was sie machen wollen. Und es ist auch so, dass das Prinzip ist in dem Unternehmen, wir belehren nicht, sondern wir stellen eine Situation her, dass gelernt werden will, dass man sich entwickelt. Sie kennen vielleicht keine Schulung. Nein. Es gibt Situationen, die werden hergestellt und dann kann jemand hineingehen. Willst du die Qualifikation auch noch? Willst du da mitmachen? Es liegt an dir. Man kann eine Empfehlung aussprechen, mach das mit, dann entwickelt sich dieser Teil, den du da lernst, entwickelt sich bei uns perspektivisch da und da rein. Ich bin dann großer Anhänger von Reinhard Kahl aus Göttingen, dem Pädagogen, Journalisten und Filmemacher, kann ich jedem wärmstens ans Herz legen. Also das sind Aussagen, wie Lernen provoziert wird geradezu, dass nicht jemand hingeht und sagt, so, wir lernen jetzt mal nach Curriculum das, das und das und das, sondern ich mache Angebote und lasse sozusagen Zugang in diese Lernräume zu. Und das sind so Ansätze, wie wir mit unseren Leuten umgehen. Ich wollte immer, dass so mit mir umgegangen wird. Und dann kann ich nicht jetzt mit Anfang 40 hingehen in einer anderen Verantwortung und sagen, ich habe das alles vergessen, mich interessiert das nicht. Ich mache das jetzt streamline-mäßig, bürste ich das gegen den Strich und Hauptsache viel Geld kommt da raus. Das ist auch ein gutes Thema, weil die Gewinnmaximierung spielt bei uns eine ganz geringe Rolle. Sie merken ja vielleicht auch von dem Engagement, dass wir stehen morgens auf und haben eine Idee im Kopf. Wie kann man das noch machen? Wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir das hin? Und das ist genau das, was da steht. Das Kapital kommt ganz hinten in der Denke. Das kommt dann immer, das ist sublim noch etwas mitgedacht, natürlich schon, aber die Bedeutung des Geldes kommt ganz am Ende der Stange, der Fahnenstange. Genauso war das mit diesem Riesenprojekt. Kriegen Sie mal in der Zeit, die wir jetzt haben, eine private Familie dazu, einen 2-stelligen Millionenbetrag in die Hand zu nehmen, in solche Leute wie uns zu investieren. Ja, es gab einen Pädagogen, Ivan Illich, der gesagt hat, nicht so Pädagogik, so schulisch, so in kleinen Stückchen, sondern Teilnahme in relevanter Umgebung. Also genau. Teilnahme in einer Umgebung, an der man was erkennt, wo man etwas sieht, wo man wo die Dinge noch transparent sind und wo sie Freude haben. Sie Freude an dem haben, was sie dort erleben. Und mit den Leuten, mit denen sie sind. Denn das ist doch eine, also das wird auch, Reinhard Karl redet von den guten Orten. Es muss die guten Orte geben. Und vielleicht, also es hört sich so an, wenn man immer von sich selbst, so von dem, was man macht, spricht, klingt es immer natürlich ein bisschen übertrieben und angeberisch. Aber unser Ziel ist zumindest in der Stadt Berlin einen vergessenen, zerbombten Platz in der Mitte der Stadt einfach wieder zu einem guten Ort zu machen. Einem Ort, wo man hingehen kann. Wir reden auch immer davon oder handeln auch so, dass es ein bedingungsloser Ort sein soll. Sie können dort reingehen in dieses riesige Haus. Es gibt, alles ist begehbar, alles ist nutzbar. Dachgärten sind benutzbar. Es ist die Gastronomie, die Eingangsbereiche. Sie müssen nichts kaufen, Sie müssen nichts trinken. Sie können sich einfach reinsetzen und die wildesten Magazine sich nehmen, die wir dort frei anbieten, aus aller Welt, aus unserem Bereich natürlich, und die einfach lesen. Sie können sich da draußen auf die Stufen setzen. Im Grunde so ein bisschen so, wie wir das immer erleben wollten. Ich gebe zu, es hat jemand anders, was war das letzte Woche? Ein großer Künstlerbedarfshersteller, einer der größten in Europa, war bei uns und meinte, sie haben es gut, sie haben ein Monopol, sie haben gar kein, in dieser Bandbreite von 25.000 Artikeln, die so speziell aufbereitet sind, mit fast 500 Lieferanten, da kommen wir vielleicht zu Arcandor, wir haben nicht viel weniger Lieferanten, im Handling auch, können Sie sich vorstellen, wie so ein Unternehmen wie uns, 500 Unternehmen mit ihren ganzen Produkten zu behandeln täglich. Foto wird umgestellt, alle möglichen Texte werden umgestellt, das Produkt wird rausgenommen, wir müssen plötzlich wieder zusehen, wo wir es woanders in der Welt herkriegen. Alle dieses Handling ist extrem aufwendig, und das Besondere an der Idee, da komme ich zurück auf das, was Sie gefragt haben, das Besondere an dem Erfolg ist, glaube ich, dass sich keiner das antut. Keiner ist so verrückt und tut sich das an. Der Christoph Struck, der das gegründet hat, gesagt, Krüger, ich habe mich da reingefräst. Ich sehe so ausgemergelt, wie ich bin. Ich habe mich in dieses Thema so reingefräst, weil einer muss das tun. Und jetzt ernten wir nicht den wirtschaftlichen, aber wir ernten, glaube ich, diesen inhaltlichen Erfolg und diese Annehmen. Also die Stadt Berlin hat uns das Haus gegeben. Also für teures Geld, über Verkehrswert. Aber es gab eine Direktvergabe. Die war politisch eigentlich gar nicht mehr möglich. Ja. Weil die Senatskanzlei das wollte, der Wirtschaftssenator wollte das, die Stadtbausenatorin wollte das, die Stadtbaudirektorin wollte das, der Bezirksbürgermeister wollte das 3, 4, 5, 6 Mal, und alle Stadträte wollten das und die Kiez- und Quartiersmanager wollten das auch gerne. Also kann es nicht ganz daneben sein. Das ist eine Erfahrung, die ich auch in anderen Bereichen kenne. Bei guten Konzepten kommen die Kapitalgeber entgegen, da melden die sich, da unterstützen die das. Die muss man nicht suchen, da muss man nicht die Banken abklappern und betteln. Sondern, also es muss ein gutes Konzept da sein, es müssen Personen da sein, die hinter diesem Konzept glaubhaft stehen. Es war ja am Anfang offenbar nicht viel Geld da, das ist ja mit minimalen Mitteln gegründet worden. In Deutschland heißt es ja immer, Kapital ist der entscheidende Faktor. Es gibt Umfragen, die heißen, die Unternehmen gehen an Kapitalmangel ein. Ich sage immer, wenn jemand stirbt, bleibt das Herz stehen. Das ist dann der Fall, ja. Aber das heißt nicht, dass der an einer Herzkrankheit gestorben ist. Ich glaube, es wird einfach falsch interpretiert. Dass die an Kapitalmangel eingehen, heißt nicht, dass die Ursache war, dass sie Kapitalmangel hatten, sondern dass das letzte Ergebnis, das letzte Stück des wirtschaftlichen Sterbens ist, dass ihnen natürlich das Kapital ausgeht und dann melden sie Insolvenz an. Sie haben mit sehr geringen Mitteln angefangen, ein Stück Besessenheit, das ist auch etwas, was ich immer wieder bei Gründungen erlebe, die erfolgreich sind. Das haben Sie gut beschrieben mit der Besessenheit. Und dann ist das gewachsen und gibt es sowas wie Controller, ein Buchhaltungssystem, was sagt, machen wir auch wirklich Überschüsse? Und ja, ein Glück und ein ja. Glück. Ich hatte das heute im Radio irgendwo, Inforadio gehört, da war die Präsidentin des Unternehmerinnenverbandes, wurde interviewt. Sie sagte, diese Situation, wie wir sie jetzt haben, hätten wir nicht gehabt, wenn wir an verantwortlicher Position mehr weibliche Führungskräfte gehabt haben. Und wir haben die Controllerin, die mächtigste Frau im Unternehmen, ist eine, ich komme aus Norddeutschland und bin ja wie ein Sizilianer, wie Sie vielleicht merken, also eher schnell dabei. Und Luisa Rodrigues ist aus Portugal wohnt hier seit, lebt hier seit Jahren, hat eben beinhart Wirtschaft studiert und ist, da gibt es gar nichts, da gibt es auch kein Lächeln, da gibt es kein Vertun, da ist nichts mit Tänzchenwagen oder Ähnlichem. Das ist, wir haben sehr aufwendig, das ganze Geld, was wir verdienen, geht 1:1, es gibt gar keine Ausschüttung, 0,0. Erstmal, das Unternehmen gehört Mitarbeitern und den leitenden Leuten und Familie drumherum. Es gibt also keinen fremden Investor, keine Bank, niemand drinne. Das wollen wir auch so beibehalten. Und sie sorgt dafür, dass eben alles reinvestiert wird. Also es wird alles wieder in das System eingespeist. Und jetzt nach 20 Jahren mehr denn je. Also es ist im Grunde, wenn Sie so wollen, ist immer Gewinn da, aber der wird immer so gehalten, dass er moderat natürlich bleibt und alles geht zurück in das Unternehmen. Die Software entwickelt sich weiter. Wenn Sie ein Warenwirtschaftssystem haben, da ist eine kleine Anpassung, 80.000, 120.000, zip ist weg. Und wenn wir dann sehen, dass wir daneben liegen haben im Budget, die Ausbildung der Mitarbeiter, die Möglichkeiten, ihnen das Kindergroßziehen zu ermöglichen, dann wieder zurückzukommen, auch wieder weiter gut ausgebildet, dann gleich wieder in eine Stufe zu kommen, dass sie Anschluss wieder bekommen in das, was sich in der Zwischenzeit entwickelt hat. Ganz einfaches Beispiel, neue Telefonanlage, ein Wahnsinn. Bis sie die begriffen haben erstmal, dann brauchte jeder eine Schulung. Wenn sie dann ein Jahr lang weg waren, weil sie ihr Kind betreut haben, kommen sie wieder, dann steigen sie gar nichts. Und sie haben einen Telefonjob und dann begreifen sie gar nicht, wie das Telefon geht, so ungefähr. Und das Gleiche mit diesem Warenwirtschaftssystem und den ganzen technischen Systemen. Darin investieren wir. Absolut top ausgebildete Leute und wir haben, wie gesagt, in der Krisenzeit sogar im März den historisch besten Monat gehabt mit 61% Zuwachs einmal, das waren so Sondergeschichten. Ja, es gibt dann immer so Sachen, so Anlässe, es gab dort im Februar bei uns im Haus, was noch nicht bebaut wird, was noch leer steht, aber riesentolle Flächen hat, gab es eine Berlinale Party, eine riesige und eine andere Einweihungsparty mit 4.500 Leuten und dann kam das in so eine, nie Werbung gemacht, auch heute, Sie werden nie Werbung von Modulor sehen, diese Gemeinschaft, die mal da waren und die sich gut behandelt fühlten, die erzählen das einfach weiter, wie Sie sagen, so dieses technische Marketing, der Begriff heißt virales Marketing. Guck den Leuten in die Augen, rede nicht als Modulor, rede als Krüger zu Frau Schmidt, rede mit Herrn Wolf und nicht Senator, Senatsverwaltung für Wirtschaft, rede mit den Leuten persönlich, versprich wenig, halte das ein und lass die Leute immer wieder sozusagen, gib ihnen die Chance, immer wieder auch zu dir zu kommen und dich auszutauschen und zu kooperieren. Also ganz normale Dinge. Also ich wohne auf dem Dorf, an der Elbe, im Wendland, mit der Familie, in einem schönen Rundlingsdorf. Und wunderbar, und da ist das so, da kannst du gar nicht anders. Es sind 17 Häuser, das ist schon ein großes Dorf. Und man hat sich zu verhalten. Also nicht artig, sondern man hat immer eine dialogische Beziehung. Und das, wenn du das mit reinnimmst, und das ist auch so eine Art, wir müssen uns nicht verstellen, wenn einer, Kunde ist König, ist ein gutes Beispiel. Kunde ist König. Sag ich nichts, was ich nicht sagen darf, weil die größere Öffentlichkeit da draußen lauert. Aber Kunde ist König ist absolut von gestern. Gibt's gar nicht. Wir reden miteinander und Sie haben Bedarf oder eine Neugierde und ich sage seriös, ordentlich, freundlich natürlich, unkompetent, kann ich vielleicht nicht. Der da hinten, 3 Straßen weiter, der kann das besser. Was meinen Sie, was das für eine Marketingstrategie ist? Immer alle anderen zu empfehlen, wenn man es nicht hat oder schnell nicht besorgen kann. Wissen Sie, was da los ist? 40.000 treue Kunden haben wir, also die ständig immer wieder kaufen, also um die ganze Welt. Brad Pitt, andere, die einmal da waren, eine kleine Thermosäge gesehen haben, die Thermosäge gekauft haben, nach Santa Monica, 134 Euro die Thermosäge, 900 Euro der Transport. Aber es macht so viel Spaß. Aber es macht doch Spaß. Tolle Geschichte. Also es kommt raus, die Begeisterung an der Sache, der Umgang miteinander und die Produkte, die daraus entstehen und auch der Umgang mit den Kunden. Aber es klingt nicht nach BWL und Mathematik. Nein, es tut mir leid. Ja. Ich habe nie gut rechnen gelernt. Klingt auch nicht nach großen Kapitalien und Banken. Das machen sie ohne Banken. Aber es gibt Leute, die sich wirklich für die Marke Modulor jetzt interessieren. Jetzt kommen wir natürlich, das hat der Geschäftsführer von Vitra, von Weil am Rhein, Herr Pütz, hat das gesagt, ihr seid jetzt über der Wahrnehmungsschwelle. Vorher war es wirklich, es gibt so diesen Effekt, dass man, ob man will oder nicht. Ja, und das ist immer noch, aber das muss man jetzt aufpassen, dass es nicht zu breit gestreut, zu kommerziell rüberkommt. Weil es ist natürlich, wir verdienen ja unser Geld damit, aber es ist nicht gedacht kommerziell. Es ist dieses Konzept, so ein Haus zu bespielen mit vielen verschiedenen Aspekten, das ist uns mindestens so wichtig, wie dass der Kern Modulor, immerhin 7.000 Quadratmeter mieten wir da auf den ersten Schlag von den 18.000, 19.000, dass das natürlich funktionieren muss. Aber wir sind sehr frohgemut, weil die ja auch jetzt noch aus aller Welt diese Bestellungen reinkommen. Und es ist so absurd, es ist ja, klingt wie ein Luxussegment, dass Leute professionell ein Architekturmodell bauen müssen oder Bentley-Abteilung oder VW die ganzen Sachen bestellen, weil sie ihre Prototypen bauen wollen und Norman Foster und Renzo Piano, die großen Architekten in ihren Werkstätten das auch bauen wollen. Aber jetzt kommt die andere Welle, dass Leute sagen, ich will mehr mit meinen eigenen Händen tun. Das ist auch noch ein interessanter Aspekt, dieses analoge Leben wieder neu entdecken. Es gibt diese neuen Bewegungen, Neo-Crafting, es gibt die neuen Bücher von Richard Sennett, Handwerk, sehr empfehlenswert, schwierig zu lesen, aber man kann sich durchkämpfen und man schafft es und man hat was dann erreicht. Und Sloterdijk, du musst dein Leben ändern, das finde ich ganz wunderbar, da bin ich ein großer Fan von Üben, durch Üben, durch Übung Mensch werden und gedankliche Prozesse und Ideen überhaupt in die Umsetzung bringen. Und das geht dann weit darüber hinaus, dass ich ein Stückchen Metallprofil irgendwo finde, also Messingprofil, wo jemand dann die Golden Gate Bridge mitlöten kann. Also, wenn Sie verstehen, was ich meine. Wirklich großartig. Also es wird einmal mehr deutlich, Gründen ist nicht etwas zu den Banken laufen, eine Krawatte anziehen und sich Geld besorgen, es ist nicht sich in die Betriebswirtschaftslehre einarbeiten, es hat was mit Ideen zu tun, es hat was mit Persönlichkeit zu tun, mit sich selber in Einklang befinden, mit einem Geschäft, das ist es auch, aber es ist mehr man selber und es wächst um diese Gründungspersonen herum und es wird zu etwas Einzigartigem und es wird sehr erfolgreich, es ist großartig. Danke Ihnen sehr. Ich glaube, es gibt uns ein bisschen Kraft und auch Glaube, deswegen sind mir so Beispiele so wichtig, dass man wirklich in Einklang mit sich selber sein kann und das sogar ein Erfolgsrezept ist und nicht man sich anpassen muss und ein bisschen so kleine Schweinereien und Durchsetzungsvermögen und überall so ein bisschen tricksen und das gehöre dann zum Geschäftsleben. Und ein anständiger Mensch geht lieber in die Kultur oder in die Bildung, aber nicht ins Geschäftsleben. Ich halte das für völlig falsch. Wir brauchen viel mehr solche Gründungen. Wir brauchen mehr Leute mit Begeisterung, die gründen und die diesen anderen, die lasse ich mal ohne Bewertung so stehen, das braucht es gar nicht mehr, die fallen von selber um, dass man denen etwas entgegenstellt, was besser ist, was glaubwürdiger ist und was auch zukunftsfähiger ist. Ich glaube, dass Sie da ein wunderschönes Beispiel sind. Ganz vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank. Ich habe natürlich, außer dass ich hier so ein Prophet bin, der so in die Landschaft spricht, möchte ich irgendwie auch ein Angebot machen. Wir haben ein ganz großes Problem. Wir haben nämlich ganz tolle Einzelprodukte oder Teildienstleistungen und Ideen, die einfach nur fitte Leute brauchen, die sich da reinhängen und sagen, es gibt ein Produkt, ein Wahnsinnsprodukt, das ist wie ein Gecko. Gecko-Effekt hat eine Folie. Ist eigentlich ein Textilhersteller, der größte in Europa, aus Österreich. Der hat so eine Beschichtung, hat so einen Tüftler erfunden, wie ein Gecko. Das kannst du überall raufkleben und wieder abkleben. Das gibt Anwendung ohne Ende dafür. Es gibt niemanden bei uns, der sowas wie Produktmanager gibt es bei uns nicht. Ist eine Wahnsinn. Damit kann man in 0, nix kann man richtig durchstarten. Und von diesen Ideen haben wir eine unsere sagenumwobene Excel-Listen, die ganz gefürchteten Excel-Listen, die teilweise 10.000 Zeilen haben. Die hat noch nicht so viel, aber für richtig schon sehr weit angedachte Gründerideen. Ums Sortiment, um Dienstleistung herum. Und es funktioniert alles. Wir stellen Räume, wir können sozusagen Ansätze bieten, Gespräche, vielleicht ergibt es sozusagen eine Kooperationsmöglichkeit, auch mal zusammenzusitzen, gute Tipps zu geben. Ich kann nur auffordern, um diesen, ich habe das so ein bisschen großspurig Kosmos genannt, die haben andere zu uns gesagt, dieser Kosmos bietet sehr viele kleine Planeten noch, auf die man sich setzen kann und dann noch mitkreiseln kann. Also deswegen aufgefordert, seien Sie mutig, machen Sie einfach, mehr als fallen kann man nicht. Wie heißt es so schön, scheitern, das nächste Mal besser scheitern. Das war ein klares Angebot zum Schluss an Sie.